Verbund der Nacht. Zünde eine Kerze an. Höre zu, wie der Teufel lacht. Öffne dich für seinen Bann. Aus meinem Traum, Gott sei Dank, denk ich bei mir. Da höre ich den Glockenturm und eine Stimme sagt zu mir: Sei willkommen im Verbund der Nacht. Zünde eine Kerze an.